O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen, gewiss. Ich weiß über das, was ihr tut, Bescheid.